So, also pass auf, jetzt geht das los. Junge, Junge, du. Jetzt sei still, sei still. Hallo, ja, ist am Volkswagenwerk. Jawohl, hier ist Herr Adolf Tichtmeier aus Gelsenkirchen. Ich möchte bitte sofort mal Herrn Nordhoff sprechen. Wie bitte? Nein, ich bin nicht Herr Nordhoff. Machen Sie doch Ohren auf, Roland. Ich möchte Herr Direktor Nordhoff sprechen, aber ein bisschen Dalli jetzt mal hier. Nicht wahr? Hier spricht Herr Aktionär Tichtmeier aus Gelsenkirchen. Ich merke sich da bitte mal gefälligst. Jo, kommen Sie, machen Sie los. Stellen Sie durch. Jo, du. Emil, jetzt ist er am Durchstellen. Also denk dran, nicht, wenn ich den Nordhoff an der Strippe hab, nicht, und sag so, Moment mal, ich geb's ihm mal mein Kollege, Herr Ellersieg, nicht, dann musst du gleich, nicht, richtig kräftige Stimme, nicht, hausten da die Sachen um die Ohren, was wir am Zettel geschrieben haben. Nicht, hast du einen Zettel? Jo, ist gut. Du, pass auf, sei still. Hallo? Jawohl, hier spricht Herr Aktionär Tichtmeier aus Gelsenkirchen. Ich möchte bitte Herr Nordhoff sprechen, gefälligst. Was ist? Ja, nur Fräulein, ich hab auch eine Besprechung, das ist doch Blödsinn. Ich stellen Sie durch, machen Sie keine Stückskes hier. Blöde Ziege, nicht schreib mal auf, Emil, nicht, das war das nächste Hauptversammlung, nicht? Sekretärin von Herrn Nordhoff führt an Telefon freche Redensarten. Nicht, vielleicht können wir sie rausschmeißen. Ja, was ist? Ob ich noch spreche? Ja, nur hören Sie mal, ich hab ja noch überhaupt nicht angefangen, Sie Heini. Nicht, gehen Sie aus der Leitung, ist besser. Ich möchte jetzt endlich mal Herr Direktor Nordhoff sprechen, verdorri noch eins. Oh, du Junge, hast du gemerkt? Ich will den, habe ich vielleicht angefaucht, ja? Na du, ich meine, das ganze Volkswagen-Gedönse, nicht, das hat keinen Wert, wenn man sich nicht durchsetzen tut, nicht, dass die mal merken, hier, wer Herr im Haus ist. Sicher, ich meine, der Nordhoff, nicht, der ist natürlich, Junge, du. Aber ist egal, er kann ruhig auch wissen, dass wir jetzt hier auch dafür da sind, mit zum Reden, nicht? Na, denkst du dran, Emil, wenn ich sag, jetzt spricht mein Kollege Ellersieg, nicht, dann richtig, gib ne Zunder. Nicht, der ganze Sachen, was wir am Zettel geschrieben haben, vor allem diese Aufsichtsratslöhne, nicht, was die Herren sich da so in der Tasche schieben. Nicht, sagst du, dass wir das nicht dulden, wenn die ganze Konjunktur jetzt auf den kleinen Aktionär seine Knochen ausgebügelt wird. Hey, Moment mal, du, sei still. Hallo? Ja, hier Tichtmeier am Apparat. Was mein Anliegen ist? Ja, hören Sie mal, ich habe kein Anliegen, sondern das ist Gesetz. Nicht, und zwar ist das, Augenblick, lass mal schnell gucken, wo ist der Zettel? Hören Sie, hier, das ist der Paragraph 31, ne, hier, 131 von Aktiengesetz, nicht, das ist kein Anliegen, sondern mein gutes Recht als Ihren Inhaber da. Sie werden sich jetzt mal ja nicht kiebig. Meine Familie, die hält ein Aktienpaket von 6 Stück in der Hände. Nicht, das heißt hier mit meinem Schwiegersohn zusammen. Nicht, und vielleicht ist der Schreibtisch, wo Sie dran sitzen. Nicht, das ist vielleicht gerade mein persönliches Eigentum. Jetzt machen Sie mal hier ja kein Blödsinn, Sie, sonst komme ich nämlich mal hin. Kontrolliere bei Ihnen mal die Arbeitszeit, dann können Sie aber was erleben. Hören Sie mal, Ihren Herr Direktor Nordhoff, nicht, ist ja Ihren Chef, nicht, der ist nämlich auch nur mein Angestellter, nicht, und da will ich jetzt mit reden und weiter nix. Junge, du persönlicher Präferent nennt er sich. Wer weiß, was das für ein Pfeifenheini ist. Hallo? Ja, hier spricht Herr Aktionär Tichtmeier, ich wollte gefälligst jetzt mal Herr Nordhoff. Och, Junge, was sitzt du schon selber am Apparat? Ja, nur angenehm. Nicht, mein Name ist Tichtmeier. Ist ja wunderbar, was ich da mal so kennenlernt, Herr Nordhoff. Ja, sagen Sie mal, nicht, wie ist es denn so? Ne, ich weiß ja nicht, ob Sie schon von gehört haben, Herr Nordhoff. Ich bin ja bei Ihnen jetzt Besitzer, ne? Ja, sagen Sie mal, nicht, was machen Sie denn? Wie geht denn auch so? Dankeschön. Ja, mir auch. Nicht, das heißt, seit Sonntag, nicht, hat meine Frau wieder ein bisschen Last mit den Beinen. Ich musste wieder Gummistrümpfe tragen. Nicht, wir waren ja Sonntag bei meinem Schwager eingeladen. Nicht, wie wir so nach Haus fuhren, da fing das schon an bei ihr. Nicht, ging schon wieder los. Aber Ich sage immer Unkraut vergeht nicht, ne, sage ich so. Die wird schon wieder klarkriegen. Ja, passen Sie auf, Herr Nordhoff, weshalb ich hier mal anrufe, nicht? Das ist nämlich gesetzlich, nicht? Wissen Sie ja Bescheid, diesen Paragraph 131, ne? Und Ihre Bilanz, also ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so ganz. Gucken Sie mal, zwar schreiben Sie da auf die linke Seite, nicht? In diesen Passiven. Nicht, da schreiben Sie Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen. Ja, nur Herr Nordhoff, das ist doch Kokolores. Nicht, das ist genau wie bei meiner Gattin. Nicht, wenn die mit der Haushaltskasse im Schwimmen kommt, nicht, hat sie die Hälfte vergessen, dann schreibt sie auch immerhin, hier, so, Suppengrün, 38,40 Mark. Nicht, da weiß ich schon immer Bescheid, was los ist. Oder eine andere Sache. Die linke Seite, nicht, und die rechte Seite, das ist am Pfennig dasselbe. Und ich meine, also bei diese große, lange Summen da, nicht, da merkt doch wohl ein Blinder mit Krückmann, dass da einer dran gedreht hat, nicht? Ich meine, das ist doch wohl jetzt zu auffällig. Was ist los? Ja, na, hören Sie mal, Herr Nordhoff, kennen Sie denn unseren Buchhalter? Nicht, kennen Sie denn persönlich, ja? Ja, nicht, dass der Macker da krumme Dinger dreht, nicht? Alles mit den Groschen von der werktätigen Bevölkerung, nicht? Also, hier, passen Sie mal ein bisschen auf den auf, Herr Nordhoff. Aber jetzt spricht Sie mal mein Kollege Emil Ellersieg, nicht? Der steht hier neben mir und hat sie auch noch ein bisschen was zum Sagen. Kleinen Moment mal eben. Ja, nur los, Emil. Ja, du brauchst doch bloß ablesen. Richtig mit Schmackes jetzt. Was ist? Moment noch, Herr Nordhoff. Ja, Herr Ellersieg ist gerade noch in einer Besprechung, nicht, mit so ein paar leitenden Herren, nicht, die hat er da zu sich bestellt, aber Augenblick, ich stell mal eben durch, nicht, kleinen Moment mal. Ja, nur los, was ist denn, was, hast du die Brille nicht bei? Ja, nur Kerl, was bist denn du für ein Blödmann? Mann, oh Mann, jetzt kannst du hier mal von der Leber weg und dann keine Brille, ach komm, gib her, du bist doch vielleicht, Herr Nordhoff, ja? Ja, sind Sie noch da? Ja, ja, Herr Ellersieg, höre ich, ist gerade mal unpässlich, ne? Und kommt ja schon mal vor, nicht? Jetzt hat er mich gebeten, dass ich seine Interessen hier so da also mitmachen soll, nicht? Und zwar, passen Sie auf, will der Folgendes. Da steht auf der rechten Seite Rücklagen. Nicht, da meint Herr Ellersieg, dass Ihnen das so passen könnte, ne? Sie machen Rücklagen von unserer Pfennige. Und uns fehlt nachher eine Dividende. Was ist? Ja, nur was heißt hier in ein paar Jahren? Ein paar Jahre, Herr Nordhoff, da fahren wir vielleicht alle schon Mercedes. Nicht, vielleicht Sie sogar auch. Nicht, da interessiert kein Mensch mehr für einen Volkswagen. Nicht, und dann liegen unsere Mäuse da bei Ihnen auf der hohen Kante. Nicht, fehlen mir und den Kollegen Ellersieg in den Urlaubskasse. Was ist? Ja, nur Investitionen. Ach, Herr Nordhoff, jetzt kommen Sie, jetzt streuen Sie doch mal nicht mit so einer Fremdwörter Sand in den Augen von den kleinen Aktionären. Investitionen haben wir alle. Nicht, meine Schwiegermutter, letzte Woche noch oben, die ganze Zähne neu, nicht, noch extra ein Goldzahn mit bei, für das schön aussieht, nicht, das sind auch Investitionen, nicht, aber, nee, das ist eben Schicksal, nicht, das kann ich auch nicht mit anderen Leuten ein Geld bezahlen, nicht, da müssen sie aber jetzt mal hier Mensch bleiben und da, nicht wahr? Also, weiß ich auch nicht, nicht? Aber so geht das nicht, Herr Nordhoff, nicht? Sonst kommen mir nächstes Mal lieber ein paar Pfandbriefe, nicht? Da weiß ich wenigstens, dass ich die Mäuse auch richtig dann kassieren kann. Naja, ich meine, ist ja nur schade, dass der Herr Ellersieg in sein Zettel mit die anderen ganzen Sachen nicht noch vorlesen kann. Aber hören Sie mal, wir sehen uns ja auf der nächsten Hauptversammlung, nicht? Herr Nordhoff, gibt da nächstes Mal wenigstens ein bisschen mehr zum Futtern? Na, nicht nur so Brühwurst und Brötchen, nicht? Sehen Sie mal zu, nach den langen Reisen, dass man auch so ein bisschen was im Magen kriegt, nicht? Sonst hat das doch alles keinen Wert. Nicht? Und Herr Nordhoff, diese schwarze Zigarren, nicht? Mit der Bauchbinde, die sind mir am liebsten, nicht? Nicht wenigstens bei mir am Tisch. Sehen Sie zu, stellen Sie da wenigstens ein Kästchen hin, ne? Ich, an Ihre Freunde müssen doch mal ein bisschen denken, nicht? Ich mach doch wieder gut. Soll sie sehen, nicht? Ja, und dann also, ist ja wunderbar, nicht, dass wir uns jetzt mal so kennengelernt haben. Nicht, grüßen Sie die ganze Familie, jawohl, und alles Gute, ne, Herr Direktor Nordhoff. Junge, Mann, oh Mann, Emil, was bist du ein Heini?

mit den Dichterworte möchte ich es anschließen. Immer vorwärts, nie zurück, in die Zukunft geht der Blick. Und wenn wir aber heute doch mal, wie gesagt, also ausnahmsweise auch zurückblicken, dann hat das ja den Vorteil, dass wir erkennen, wer es denn gewesen ist, der das Vaterland nach die unsägliche Sachen da, nicht aus die Ruinen das Vaterland erst wieder auf die Beine gestellt hat. Das ist doch nun einmal der arbeitende Mensch gewesen und das sollen die Herrschaften doch endlich einsehen und auch den gerechten Marktanteil da, jetzt nicht, aber das Sozialprodukt da mal rausrücken. Wird aber Zeit. Ich meine, vieles ist erreicht worden, ist klar und sagt ja auch kein Mensch was gegen. Aber vieles muss auch noch erreicht werden, denn vieles ist doch versäumt durch die Herrschaften. Ich denke nur an die viele Gebiete, wo noch viel mehr erreicht werden musste. Sicher, ich meine, wir bezeichnen uns heute so gerne als der Wohlstand, aber Junge, Junge, du, wenn man mal dahinter guckt, da ist doch nicht alles Gold, was glänzt. Nicht gerade in die heutige Konsumgesellschaft. Sicher, jeder eine hat sein Fernseh, nicht hat sein Eisschrank, Gefrierhuhn im Topf, die ganze Sache. Aber Kollegen, das sind doch gerade die Gefahren, wenn nicht auch die geistige Genüsse da oder nicht Sachen, nicht die geistige Sachen da alles schön mit bei ist. Nicht? Hier, fragt mal den Paul, nicht? Seit 2 Jahren sitzt er jetzt als Arbeitsdirektor, nicht? Ist er in Vorstand, nicht? Und ja, ist paritätisch alles, nicht? Also ohne ihn können sie gar nicht. Muss er schön seinen Senf mit beitun. Aber ihr müsst mal hören, wie der Mann heute redet. Nicht die Tage sagt er noch, Junge, wär ich doch wieder an meine Kreissäge. Nicht auf das Moos wollte ich doch liebend verzichten. Nicht wär ich den Posten nur los. Denn sagt er, das sind ja gerade die tragische Sachen im Hintergrund, was ein Mensch ruiniert. Nicht immer diese kalte Buffets. Nicht und dann der Paul mit seinem Magen, nicht, wo sowieso nichts verträgt. Nicht oder ewig diese prominenten Yachten. Nicht, wo er nicht mal schießen kann und auch die Tiere das ja gar nicht antun will. Aber muss mit bei sein, nicht, und läuft noch Gefahr, dass sie mit so einer Wildsau verwechseln, nicht, da einen am Pelz gebrannt kriegt. Ich sagte, das wäre ja dann noch so viele Jahre wieder Aufbau, aber ein schönes Sozialprodukt. Nee, Junge, du geh mir doch weg. Oder Kollegen, gucken Sie mich an. Ich meine, ich habe auch Posten angeboten gekriegt in die Jahre noch und noch, aber ich habe die Sache abgelehnt. Nicht, und dann sind sie gekommen, die Herrschaften. Nicht, sagten sie, ja, was ist denn los? Sind sie denn nicht zufrieden? Haben doch ihren Wohlstand, 40-Stunden-Woche, ihrem 13. Monatsgehalt, bezahlten Urlaub, alles, nicht, fahren ihrem schicken Wagen. Ich sag, ja, und? Ich sag, aber was kommt dann? Und Kollegen und Kolleginnen, da hättet ihr aber mal die Gesichter sehen müssen. Nicht, da war aber mal einer, der so eine Wahrheit gesagt hat. Nee, ich meine, wachsam sein ist die Parole. Gerade heute in die pluralistische Gesellschaft. Nicht, und für diese Gefahren, was da am Horizonte aufmarschiert. Nicht, denken wir nur an diese Automatation. Ich meine jetzt nicht Musikbox, nicht, oder Zigarettenautomat. Das sind ja Errungenschaften, die den Mensch sogar ganz schön erleichtern. Nein, aber wenn man die Kollegen zu Roboter machen will, nicht, dass einer nach Haus kommt, ist nur noch am Zucken. Nicht, dass eine Familie gar nicht wiedererkennt. Oder wenn altgestammte Arbeitsplätze durch die Maschinen da jetzt am Wackeln fangen. Nee, wachsam sein, wie gesagt, und zusammenstehen. Dann kann nichts passieren, nicht wahr? Dann werden die Herrschaften das eines Tages einsehen müssen und wird das Sozialpaket noch so selbstverständlich sein wie heute eine Fahrt zum Mond. Naja, aber wir wollen heute nicht nur den Ernst der Stunde, sondern auch die fröhliche Zukunftsmusik da mal nicht wahr. Also, wenn wir zusammenstehen, habe ich gar keine Bedenken. Nicht wird die Sache klappen und wird der Mensch trotz seiner Massengesellschaft doch noch zu den Glücke gelangen, was er sich seit Jahrtausende schon jahrelang die Menschheit sich erstrebt. Naja, in diesem Sinne, nicht, wollen wir den Ernst der Stunde bedenken. Die Kegelbahn ist sowieso erst ab 18 Uhr auf, nicht? Da ist leider ein Verein vor uns, nicht? Also, wir haben versucht, wollten, der wird noch breitschlagen, aber war nichts zu machen, nicht? Aber die hauen 18 Uhr ab, nicht? Dann sind wir dran und ist noch Zeit für manchen guten Wurf. Augenblick mal, was ist los? Hubert, was sagst du? Ach so, ich sag Bescheid, ja. Hier, der Hubert sagt, bei der Eselgruppe, nicht, sind auch noch Plätze frei. Vier Biermarken, nicht, und ein Schokoladenabschnitt ist ein Esel, nicht? Könnt ihr euch schön von die Zossen darauf tragen lassen, kommt noch nicht so am Schwitzen. Und ist oben dieser wunderbare Ausblick, diese Sache, nicht? Ist auch hier noch Kartoffelsalat und Mayonnaise, nicht? Also soll keiner hungern und frieren. Können wir noch schön schnabulieren. Und meine sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in diesem Sinne danke ich Sie nun für diese Ausführungen und wünsche noch viel Vergnügen an den heutigen schönen Feiertag. Also, alles Gute, ne? Silenzium, Silenzium. Darf ich mal? Sehr geehrte Damen und Herren, meine Arbeitskameraden, liebe Betriebsfamilie, ich darf Sie am heutigen Festtage recht, recht herzlich begrüßen und ich muss Ihnen sagen, ich konnte eben gar nicht anders als Sie liebe Betriebsfamilie nennen. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Seien Sie mir deshalb auch nicht böse. Aber wenn ich Sie alle so vor mir sitzen sehe, nicht so nett, so schmunzelnd, nicht mal guter Laune, also wirklich eine große, liebe Familie, dann freut mich das doch immer wieder, dass das bei uns so schön ist. Und Sie wissen ja, eine Familie, die sich gern hat und zusammenhält, ist doch immer noch die Zelle des Wohlstandes, nicht wahr? Die Zelle, aus der auch die Zukunft unserer Kinder da rinnt, nicht wahr? Und ich meine, wir ziehen ja nun alle einmal an einem Strang. Und auch im Betrieb ist das wie in einer guten Familie, wo der Hausvater nicht wahr sagt, bitte, das und das muss gemacht werden. Und jeder weiß, Vater, der macht das schon gut, nicht wahr? Der denkt bei allem ja nur an die Seinen, nicht wahr? Und so weiter und so fort. Und da lässt man sich dann auch nicht von außen irgendwie beeindrucken, sondern man sagt, bitteschön, hier, nicht wahr, das ist bei uns alles in Ordnung, da brauchen wir niemanden, der uns da von draußen reinredet, nicht wahr, und naja, Sie wissen ja, bitteschön, nicht wahr, ja. Nun, meine lieben Damen und Herren, meine sehr geehrten, der heutige Tag, das wünsche ich auch im Namen der übrigen Geschäftsleitung, möge Ihnen nach einem langen, harten Jahr der Arbeit verdiente Ausspannung geben und Erholung bringen, damit Sie dann ab morgen mit neuer Kraft, natürlich nicht, wie es eben Ihr Personalratsvorsitzender, der Herr Nottebaum, so nett sagte, der sagte zu mir, ab morgen wollen wir dann mit neuer Kraft der Arbeit aus dem Wege gehen. Also das war natürlich ein sehr netter, gelungener Scherz, nicht wahr? Naja, Sie kennen ja Herrn Nottebaum, der ist ja nun mal ein Spaßvogel, steckt da voller Ulk, nicht wahr? Und hat da also sehr nett ja, diesen Scherz gesagt oder gemacht. Ja. Und im Übrigen darf ich Ihnen einmal sagen, dass wir es nicht zuletzt Herrn Nottebaum verdanken, wenn wir diese Feier heute hier feiern können, nicht wahr? Oh, Herr Nottebaum, der hat ja überhaupt schon viel, viel für Sie durchsetzen können. Der hat schon so manches ausgeheckt, nicht wahr, wovon Sie vielleicht gar nichts ahnen, nicht wahr? Oh, der setzt mir da manchmal aber ganz schön zu. Nun, und er kam nun auch vor einiger Zeit zu mir, nicht wahr, ließ sich bei mir anmelden und sagte, ja, können wir dies Jahr denn nicht wieder unseren netten Ausflug machen? Meine Damen und Herren, Sie wissen, die ganz, ganz rosigen Zeiten der Wirtschaft, wie wir sie gehabt haben, die sind ja wohl sicherlich vorbei, nicht nur bei uns. Wir werden uns alle in Deutschland bald sehr nach der Decke strecken müssen. Und deshalb habe ich auch auf diesen Vorschlag von Herrn Nottebaum hin da doch arg überlegen müssen, nicht wahr, ob wir so eine Betriebsfeier auch einfach verkraften können. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe da nicht nur eine, ich habe mehrere Nächte schlaflos zugebracht. Meine Frau wird Ihnen das gern bestätigen. Nun aber, Sie wissen ja, oder die meisten von Ihnen wissen, ich persönlich stamme ja vom Lande. Ja, ich bin ein ganz robuster Bursche, nicht wahr? Ich habe eine sehr, sehr harte ländliche Jugend gehabt. Ich habe ganz von unten anfangen müssen, wie mancher von Ihnen auch, nicht wahr? Aber ich meine, ich persönlich schäme mich dessen auch gar nicht. Schäme mich nicht, dass ich mal Vaters Kühe hüten musste oder den Schweinestall säubern. Das habe ich alles mal gemacht, ja, ja. Und mein Vater, der einen großen Hof hatte, der pflegte immer zu sagen, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Nicht wahr? Das sagte der immer so sehr nett. Und auch er war überhaupt ein sehr sozial eingestellter Mann. Nicht wahr? Die Leute gingen wirklich für ihn durch dick und dünn. Und wie gesagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das sagte mein Vater immer. Und daran musste ich nun auch denken, als Herr Nottebaum damals bei mir war. Und ich habe mir gesagt, nun, wer hier im Betrieb Tag für Tag seine Arbeit getan hat, der soll auch einmal feiern, der soll fröhlich sein und ausspannen. Der hat sogar das Recht dazu, das wäre ja noch schöner. Und da muss eben dann auch das Geld her und, Gott, wenn ich aus meiner eigenen Tasche zahle. Nicht wahr? Denn, das wäre ja noch schöner. Nun, meine lieben Damen und Herren, Sie sehen, wir haben es geschafft in diesem Jahr, nicht wahr? Die Sache hat hingehauen, wenn ich mal so sagen darf. Und wir sitzen also jetzt in fröhlicher Runde zu frohem Tun versammelt. Ich will Sie nicht länger mit meiner langen Rede hier aufhalten und von wichtigeren Dingen abhalten. Ich meinerseits hoffe, dass wir einen schönen Festtag verleben, mit viel Frohsinn und Freude, der unsere große, schöne Betriebsfamilie noch enger, ich meine, wenn das überhaupt möglich ist, nicht wahr, es ist ja schon alles so sehr, sehr nett bei uns, also dann noch enger zusammenschweißt, sodass wir auch all den Fairnissen, die vielleicht einmal in kurzer oder naher Zukunft auf uns zukommen, nicht wahr, diese Gefahren, die da am Horizonte sichtbar werden, nicht wahr? Die Japaner mit ihrer Konkurrenz sind ja ganz, ganz schlimm, nicht? Die werden sogar immer gefährlicher, nicht? Und was das dann alles mit sich bringen kann, Sorgen um den Arbeitsplatz und was da, nicht wahr? Also das sieht wirklich gar nicht sehr rosig aus. Ich mache mir manchmal große Sorgen. Aber Sie wissen vielleicht, mein Wahlspruch, der heißt ja, schau nur vorwärts, nie zurück. In der Arbeit liegt dein Glück. Und in diesem Sinne wollen wir heute so recht von Herzen fröhlich sein, einmal die Sorgen des Alltages über Bord werfen, nicht wahr? Und wenn wir als große Betriebsfamilie zusammenstehen und uns nicht da hineinreden lassen von Außenstehenden, dann wird das alles schon auch sehr, sehr gut alles gehen in Zukunft. Da habe ich gar keine Bedenken. Und naja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen dann jetzt also einen recht, recht frohen Tag. Viel Freude, nicht wahr? Naja, bitteschön. Also, ich danke Ihnen. Ja, also die Heimat, nicht? Sie ist doch eigentlich doch das Schönste, was der Mensch hat hier auf Erden. Meinen Sie nicht? Gucken Sie mal, ich meine, Muttersprache, Mutterlaut, nicht? Das ist aber immer noch, Junge, Junge, nicht? Da ist aber immer noch was dran, nicht? Oder denken Sie mal in diese schöne Ballade da, dieser Archibald Douglas, nicht? Der läuft doch sogar neben dem Pferd immer durch diese Sommerhitze, nur weil er wieder in der Heimat möchte. Und ich musste so dran denken, warten wir zu Hause, was da noch für Veilchen in Verborgenen blüht, wenn man mal anderswo hinkommt, nicht? Wir hatten ja vorige Woche diese Rheintour gemacht mit dem Betrieb, nicht? Und ach Junge, das heißt mal vorher Remi Demi im Personalrat, nicht? Weil so ein paar von den Brüdern, die wollten diesmal lieber an der Mosel, nicht? Und haben wir richtig Kampfabstimmung, nicht? Und haben wir sie dann aber doch ganz schön in die Pfanne gehauen, dass wir wieder die alte Tour gemacht haben, nicht? Schön oben Drachenfels rauf, dann an Deutschen Eck vorbei, wo die Mosel sich den Rheine vermählt, diese Perlen der deutschen Gegend, nicht? Oder Landschaft, nicht? Heimat, kann man sogar sagen. Ja, und dann waren wir wunderbar. Abends kamen wir an der Lorelei vorbei, wie gerade der Mond so zugange war, nicht? Mit seinem Silberglanz, dass man das aber richtig vorstellen konnte, wie damals dieser Schiffer in seinen Nachen, nicht? Oder, naja, wie die, wie diese Frau, nicht? Diese Lorelei da auf ihren Felsblock, nicht sitzt und Haare kämmt, ein Schlager bei singt, nicht, dass er dann aber ganz aus dem Häuschen, nicht direkt im Wasser plumpste, weil die Dame da doch ganz schön reingelegt hatte. Ja, ach, war nur schade. Die Brüder von der Musik, nicht, die hatten natürlich wieder nicht die richtigen Noten bei für dieses eine schöne, besinnliche Lied, nicht? Naja, aber konnten sie wenigstens Humba, Humba, Tätere, konnten sie auswendig, und das gab dann auch ganz schön Stimmung. Ach ne, sie, also hat alles so gut gefallen, sogar unser Prokurist Ellerkotte, dich hat kein Mensch wiedererkannt, sonst läuft er doch den ganzen Tag so mit seinen gefurchten Augen durch den Betrieb, dass man denkt, Junge, Junge, lieber gar nicht erst ansprechen den Mann, nicht, aber jetzt war der, also eigentlich, muss man sagen, da auch richtig Mensch, ne? Ja, das kann natürlich sein. Er hatte am Drachenfels im Sacklauf einen zweiten gemacht, nicht? Und da musste die Elli aus der Registratur, nicht? Diese schwatte Sechsbombe, die musste dann da den Siegeskuss verpassen. Und da hat er sich vielleicht gefreut. Nicht, seine Frau war nicht mit bei. Konnte er dann so richtig schön ausnutzen. Vielleicht, dass er deshalb mal diesen Tag da ausnahmsweise nicht sauer war. Ja, aber ich wollte ihn ja jetzt ganz was anderes erzählen, nämlich von meiner Heimat, von die engere Heimat, den Ruhrgebiete. Nicht? Und das trifft sich ganz gut. Ich mache im Moment so einen Bildungskurs mit. Das geht vom Personalrat aus. Sind wir 5 Mann hoch da delegiert. Nicht? Und macht hier der Assessor Sülzkötter von Mädchengymnasium. Der macht da diese ganze deutsche Geschichte. Aber sieh, das ist vielleicht interessant. Der sagt, Deutschland, oder ja nicht nur, nicht, sondern auch alles so drumrum, nicht, wo man sagen, die ganze Welt, das wäre mal in dieser eisgraue Vorzeit alles nur Gas gewesen. Und Nebel, nicht, so ein paar Spiralen in der Luft, aber sonst nichts, nicht, und dann wäre viele, viele Jahre sonst nichts, nur diese Sachen. Und dann hätte sich erst peu à peu da die ganze Lebewelt entwickelt, nicht, so das Reich der Pflanzen und der Tiere, wohl die meisten wären aus dem Meer gekrabbelt, ja, da war zwischendurch dann immer wieder so eine Eiszeit, nicht? Und ist klar, die Tiere sind ja auch nicht dumm, nicht? Auf die Dauer wollten die sich da nicht immer verkühlen, nicht? Und sind sie dann alle am Land drauf. Und dann wäre wieder, also viele, viele tausend Jahre, das ganze Land bedeckt gewesen, nur mit diesen ausländischen Schachtelpalmen, nicht? Und so Dinosaurier hin und her gepäst, nicht? Aber, also, tausend Jahre, nur diese Sachen. Ja, und eines Tages dann, als kein Mensch was ahnte, nicht, wären auf einmal auch Adam und Eva da schön mit rumgelaufen. Nicht, und die haben ja dann diese bekannte Sache da, nicht, mit ihren Apfel, nicht, dass sie sich dadurch bevölkert haben. und hätten dann das Menschengeschlecht über den Erdball da, also das Menschengeschlecht, nicht, dass da immer mehr von kamen. Ja, und jetzt erzählt der Sülzkötter so von die alte Pharaonen, nicht, Alexander, der Perserkönig, er trank in Fluss, weil der Tag gerade so heiß war, oder dieser, von dieser Seeschlacht, nicht, wo dieser Marathonläufer da, nicht, nix wie Nurmi da, 40 Kilometer an einen Streifen, nicht, dass er mal eben Bescheid sagt, wie die Schlacht gewesen ist, diese ganzen Ereignisse. Ja, und jetzt sind wir schon im Jahre 451 nach Christi Geburt. Ja, bitteschön, hier, wollen wir sehen. Wissen Sie, was los war? Ja, sehen Sie? Sehen Sie, da müssen Sie passen, ne? Ja, 451, Schlacht auf die katalaunische Gefilden. Nicht? Osten prallt am Abendland. Ja, da waren ja diese Hunnen, nicht? Sagt der Sülzkötter, wären aus die Steppe ausgebrochen, nicht, so auf ihre struppige Pferde, nicht, und hatten sie immer Gehacktes unterm Sattel, und dadurch waren die Leute so stark, nicht, hat man ja heute auch noch Metzger, nicht, wer viel rohes Fleisch isst, der hat aber anständig Mucki, ne, und war dadurch das Abendland diese Kollegen ausgeliefert, nicht? Aber der Karl Martell, der hätte dann doch auf seine katalaunische Gefilde da ganz schön am Kreuz gelegt, nicht? Da hatten sie aber nicht mit gerechnet. Ja, und Attila, der Hunnenkönig, zog sich dann auf seine Holzburg an der Theiß zurück, nicht? Und fing dann da mit dieser Kriemhild da die ganze Sachen an, nicht? Diese bekannte Siegfried-Sage. Nun, weil ich aber doch gerade von dem Ruhrgebiet erzähle, sagt der Sülzkötter, in diese ganze Zeiten, nicht, wäre bei uns zu Lande also nur Wälder gewesen und vielleicht so ein paar alte Germanen dazwischen, nicht, aber sonst nichts, nicht, und nur Wälder. Nicht, wenn ein Hubschrauber drüber geflogen wäre, hätte nur das grüne Laubdach der Wälder da gesehen. Und diese Wälder wären dann eines Tages aus Kohle gewesen. Augenblick, dass ich das jetzt richtig zusammenkriege. Jo, ne, ist klar, nicht? Also waren die alle aus Kohle bis auf die siebte Sohle. Und ja, und dadurch war das dann auf einmal das Ruhrgebiet, nicht? Wissen Sie ja jetzt also auch schön Bescheid, nicht? Ja, kann man mal sehen, nicht, wie das geht, so. So ein Dingen, hm?